Eine Heimatbesuchergruppe der Japan-Koreaner legte am 7. Juni an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verneigte sich davor.